Die Zeitung Rodong-Sinmun brachte am 9. Juni unter der Überschrift »Die Ambition auf Weltherrschaft ist ein Traum der USA kurz vor dem Untergang« einen Kommentar mit folgendem Inhalt. Im US-Kongress sind die Behauptungen zu hören, man solle neue Erdbebenwellen-Messtechnik für Aufspürung des nordkoreanischen Atomtestes erforschen und die Fähigkeit der Unterscheidung der nach den USA fliegenden interkontinentalen ballistischen Raketen verstärken. Die US-Luftwaffe sei zurzeit bei der Entwicklung des neuen Erdbebenwellen-Messgeräts. Der Militärausschuss des Senats im US-Kongress unterstützte die Ausgabe des nicht wenigen Anteils von Staatsbudget für die Erforschung der oben genannten Technik und besteht unter Vorwand der Möglichkeit des Schlages Nordkoreas gegen die USA darauf, als Entgegnungsmaßnahme die Fähigkeit der Unterscheidung der interkontinentalen ballistischen Raketen zu verstärken. Die Realität, dass die USA die TVRK so befürchten, zeugt nochmals eindeutig davon, dass sich die Kraftverhältnisse zwischen der TVRK und den USA um die Zeit völlig verändert haben. Wenn die USA nicht mit extremer nuklearer Drohung und barbarischer Wirtschaftssanktion maximalen Druck auf Existenzraum der TVRK ausgeübt hätten, gäbe es keine solche dramatische Lage. Die Geschichte der einseitigen nuklearen Drohung der USA gegenüber der TVRK ging zu Ende und die Ambition auf Eroberung der TVRK war vergebens. Unter dieser realen Bedingung bleibt das Streben der US-Amerikaner nach der Weltherrschaft nur ein Traum. Die USA müssten für die Heilung ihrer Nervenschwäche und Angst vor der TVRK alle nuklearen Drohungen und Erpressungen einstellen und ihre Politik ändern. Das war Kommentar der Zeitung Rodong Sinmun.